2, 4. Hier. Zur. Wo geht's hier zur Friedrichstraße? Hier. Hier geradeaus. Gehen Sie hier geradeaus. Das Brandenburger Tor. Durch das Brandenburger Tor. Die Querstraße. Die zweite Querstraße. Und dann die zweite Querstraße.